Ich halte die Welt an, die Zeit steht still. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist deine Seele, die zu mir spricht. Du bist der Song, der mich durchdringt, der mein Herz zum Rasen bringt. Hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Welt.